Hallo und willkommen zu unserer heutigen, genaueren Betrachtung. Hallo. Wir schauen heute mal auf einen ganz kurzen Ausschnitt aus Endcast Episode 774. Genau, ganz am Anfang war das. Richtig. Und es geht darum, welche Rolle da vielleicht eine KI, also Googles Notebook LM, in Zukunft spielen könnte. Das ist ja dieses Google-Tool für Notizen und Quellenanalyse. Mhm. Für dich als Zuhörer, wir wollen so ein bisschen verstehen, was da diskutiert wird. Denn gleich zu Beginn, da kommt ja dieser überraschende Satz, jemand begrüßt, erwähnt Notebook LM und dann kommt sofort der Einwurf, die KI hat den Endcast übernommen. Genau. Das klingt erstmal, ziemlich krass, oder? Was dachtest du da zuerst? Also mein erster Gedanke war, das ist so ein typischer Aufhänger, eine Aufmerksamkeit kriegen und vielleicht auch so ein heikles Thema erstmal locker anspielen. Okay. Viele sind ja bei KI doch neugierig, aber auch unsicher. Aber das Wichtige ist ja, was direkt danach gesagt wird. Jetzt machen wir halblang. Nichts wurde übernommen. Die Relativierung. Genau, das rückt das sofort gerade. Es ist also eher ein Spiel, keine Faktenmeldung. Verstehe. Also du siehst das als bewusste Strategie, nicht als echte Ankündigung einer Übernahme. Ja, eher ein Antesten, wie du sagst, aber die Idee bleibt ja trotzdem im Raum. Die KI könnte frischen Wind reinbringen. Was meinen die denn damit? Also welche Ideen für diesen frischen Wind werden da so angedeutet? Also zwei konkrete Sachen nennen sie ja. Erstens Artikel zusammenfassen lassen. Das ist ja so ein ganz pragmatischer Nutzen von diesen Sprachmodellen, ne? Ja, klar. Spart Zeit, man kriegt schnell die Kerninfos. Und zweitens, das fand ich auch interessant, dieser Punkt Auflockerung, damit nicht einer allein alle Themen präsentieren muss. Ah, okay. Also eher so eine unterstützende Rolle. Genau, wie so ein Co-Pilot im Hintergrund, der vielleicht mal was vorbereitet oder eben repetitive Aufgaben abnimmt. Eine Assistenz sozusagen. Und das Ganze ja, bevor der eigentliche Moderator Rio überhaupt richtig zu Wort kommt. Das fiel mir auch auf. Mhm. Da kommt ja die Aufforderung, also denn Rio, aufwachen und loslegen. Wie passt denn seine Reaktion da rein? Dieses, das ist ziemlich vielschichtig, finde ich. Einerseits sagt er klar, hey, ich bin noch da, ich mach das hier. Stimmt. Andererseits nimmt er den Ball ja humorvoll auf. Es ist kein klares Nein zu mehr KI in der Zukunft. Eher so ein Augenzwinkern, so nach dem Motto, mal sehen. Ja, das wirkt so. Das ist ja oft so, wenn etablierte Formate mit neuen Technologien konfrontiert werden. Man ist offen, aber legt sich nicht fest. Okay, lass uns das mal für dich als Zuhörer einordnen. Diese Diskussion im Endcast, Artikel durch KI zusammenfassen zu lassen, das betrifft ja im Grunde genau das, was viele Informationsangebote wollen. Genau, auch wir hier, dir schnell und verständlich was zu vermitteln. Wie siehst du diese Anwendungsidee, also Artikelzusammenfassung im größeren Bild? Also ich finde, das ist ein super anschauliches Beispiel, wie KI als Werkzeug dienen kann. Einfach um Inhalte zugänglicher zu machen. Mhm. Statt dich durch einen langen Text zu quälen, kriegst du die Essenz. Und die Quelle zeigt eben, wie die Macher selbst überlegen. Wo kann KI uns Arbeit abnehmen oder vielleicht sogar verbessern, damit man sich auf anderes konzentrieren kann? Zum Beispiel, es geht hier in der Diskussion ja klar um Ergänzung und Effizienz. Nicht darum, den Menschen zu ersetzen. Das ist das Bemerkenswerte an diesem kurzen Moment, finde ich. Gut, fassen wir die Kernaussage aus diesem kleinen Einblick mal zusammen. Im Endcast wird also spielerisch damit umgegangen, wie Googles Notebook LM helfen könnte. Als unterstützendes Werkzeug, genau. Für Zusammenfassungen, zur Auflockerung. Es ist keine Übernahme, sondern eher so ein Nachdenken. Wie kann Technologie den Prozess bereichern, ihm vielleicht wirklich diesen frischen Wind geben, ohne dass der Mensch die Kontrolle verliert? Exakt. Das spiegelt gut wider, wo wir gerade stehen. Viele probieren aus, wie man menschliche Arbeit und KI-Effizienz sinnvoll zusammenbringt. Und das bringt uns dann zu unserer abschließenden Frage an dich, so zum Weiterdenken. Wenn du diesen kleinen Einblick jetzt nimmst, wo ziehst du persönlich die Grenze? Oder was wäre für dich die ideale Balance zwischen menschlicher Recherche, menschlicher Aufbereitung und KI-Unterstützung? Ja, was ist dir wichtig, wenn du Inhalte wie diesen hier konsumierst? Ja, diese Frage gebe ich gerne an euch weiter. Damit herzlich willkommen zum Endcast Episode 774. Wer spricht denn da? Ja, und das war nämlich, was ihr hier im Intro gehört habt, das war Notebook LM. Ein System, mit dem man wirklich interessante Sachen produzieren kann, Besprechungen quasi. Ich habe da einen Text eingegeben, ja, und habe den eben da bewerten lassen durch dieses Notebook LM und habe damit hier auch eine Besprechung quasi forciert mit zwei verschiedenen Stimmen, und ich finde, das ist äußerst gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es sind hier wirklich ein paar ganz super tolle Sachen angesprochen worden, ja, ohne dass ich das initiiert hatte. Also man hat sich tatsächlich gut mit dem Text auseinandergesetzt, und ich fand das eigentlich eine gute Sache. Und in der Tat ist es so, meiner Meinung nach, könnte man das gut nehmen, um eben hier den Uncast und auch die Rios Wochenzisch ein bisschen aufzulockern, ja, um da, eben so wie es, wie ich das in dem Text auch geschrieben habe, damit nicht eine einzige Person immer alles machen muss, ja, so dass man zumindest mal ein, zwei Themen vielleicht einstreut, was eben dann mit einer KI abgehandelt wird sozusagen. Das finde ich ganz gut, und das lockert das Ganze meiner Meinung nach auf. Und deswegen, was haltet ihr davon? Ist das was? Ich meine, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert davon, was damit möglich ist. Ihr habt es euch angehört bestimmt, und ihr habt festgestellt, das hört sich an den meisten Stellen absolut echt an, absolut professionell. Und manchmal habe ich das Gefühl, da kann ich mir noch eine Scheibe davon abschneiden von der KI. Ja, so schlimm ist das. Also, ich finde es interessant, und ich denke, da könnte man vielleicht auch tatsächlich damit was anfangen, letztendlich. Also Notebook LM dürfte sehr interessant werden für viele Podcaster, denke ich mal. Und auch wenn ich jetzt hier den Text, den ich eingegeben habe, der hat nicht so toll gepasst, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte das erst ein bisschen anders geplant gehabt. Der Text wird einfach analysiert und dann tatsächlich besprochen, was natürlich aber auch gleich andere Möglichkeiten eben eröffnet, so dass ich zum Beispiel manche Artikel einfach mal durch eine andere Stimme zusammenfassen lassen kann in einem solchen Dialog, wo das ganz interessante Wendungen auch und Analysen geben kann, ne? Muss man sich natürlich vorher immer anhören, also dass das auch stimmt, ja, und dass man damit einverstanden ist, ganz klar. Macht nicht unbedingt weniger Arbeit, aber ich denke, das könnte doch eine kleine Aufwertung sein. Ja, ich habe es ja euch versprochen letzte Woche, dass ich das hier mal diese Woche machen werde, und gesagt, getan. Aber natürlich gibt es hier gerade für den Android-Bereich natürlich ganz andere Sachen, die auf dem Plan stehen. Zum Beispiel Android 16 und die neue Design Language, die damit kommen soll. Es ist kaum zu fassen, muss ich sagen. Ich hätte es ja gar nicht mehr erwartet sozusagen, dass das tatsächlich so passiert. Ja. Aber Wunder geschehen tatsächlich, und dann hat auf einmal gab es hier einen Leak, und da konnte man sehen, dass das neue Design doch ziemlich bunt ausgefallen ist. Finde ich persönlich ganz, ganz gut. Auch neue Zeichensätze, wie ich das erkennen konnte, sind da vorhanden, und auch ganz andere Elemente, die da auf dem Bildschirm auftauchen. Es sieht wirklich sehr viel jünger aus, muss ich sagen, was ich gar nicht so schlecht finde. Wenn auch das, was hier zum Beispiel in dieser Notebook-App, da Google Notes oder wie das bei uns heißt, Notizen, zu sehen ist, also wenn das umgesetzt wird, das sieht so genial aus, das sieht richtig gut aus. Das sind die hingekritzelten Notizen sehen richtig professionell aus. Das ist absoluter Wahnsinn, ja. Also ich finde es wirklich schön. Auch die Uhren, die Alarme, die gesetzt werden können, das alles ist sehr interessant. Aber ich muss gleich ein bisschen die Erwartungen vielleicht dämpfen. Das große Problem wird sein, wer übernimmt welche Design-Elemente denn tatsächlich für das eigene OS. Das ist das Problem. Also ich gehe mal davon aus, das Ganze sieht mir eher wie was für die Pixel-Geräte aus. Ja. Durchaus vielleicht auch im Teil im AOSP, so dass vielleicht da auch was passiert. Das wäre auch notwendig. Nur ob es jetzt Firmen, ich meine, gut, die Total-Konversation, Conversions, die es da eben gibt, zum Beispiel Xiaomi oder eben die ganzen anderen Sachen, Samsung und so weiter, da wird hier erstmal nichts davon ankommen. Na, die haben ja ihr eigene Design-Language sozusagen. Wie es dann bei Sachen aussieht, wie zum Beispiel hier bei Sony, die ja eigentlich auf dem Standard Android basieren, das wird sich dann zeigen. Jedenfalls die Euphorie muss man ein bisschen dämpfen. Auch heute noch sind viele Smartphones überhaupt nicht mit Material Use sozusagen sichtbar verbandelt. Da macht jede Firma dann eben wieder was Eigenes. Von daher frage ich mich natürlich schon, was hat das hier zu bedeuten? Werden wir da jetzt was Neues sehen oder wird es einfach so bleiben? Ich selbst fände das Design sehr, sehr schön, was da jetzt hier rumgeistert, gerade im Internet. Super gut und deswegen, ja, ich hoffe mal darauf, dass es viele Firmen nehmen werden. Und bei Sony kann man nur drei Kreuze schlagen und hoffen. Android 16 wird ja da kommen. Wird es dann eben so voll übernommen werden oder nicht? Und viel ist halt jetzt noch unklar. Das könnte durchaus auch sein, dass dieses Design speziell für zum Beispiel nur für die Pixelgeräte gilt. Mehr weiß man eben jetzt noch nicht. Aber es lässt schon mal hoffen, dass sich nach langer, langer Zeit endlich mal wieder ein bisschen was tut hinsichtlich vom Design her. Das wäre auch mal cool. So, ja, jetzt habe ich hier noch was anderes, nämlich genau das, was ich vorhin auch noch gesagt habe, was über Notebook LM, aber habe ich ja eigentlich vorhin schon alles darüber gesagt. Nur vielleicht noch so viel, ich war da nicht der Einzige, der mit hier rumgetestet hat. Ja, The Verge hat auch mit rumgedoktert und war auch relativ begeistert davon. Aber gleichzeitig hat man eben auch Angst und es schlägt sich da nieder. Ich finde es immer so lustig, wie dann die Leute immer so Angst kriegen. Statt einfach das vielleicht zu nutzen, ja, um etwas zu verbessern, denke ich, das ist ja absolut okay. Klar besteht natürlich jetzt die Gefahr, dass, und jetzt stelle ich auch die Frage in den Raum, ist das überhaupt eine Gefahr, dass jetzt eben jeder einen Podcast macht mit Hilfe von diesem Notebook LM und der Google AI. Ja, wäre das jetzt so schlimm? Ich meine, im Prinzip ist es ja so, dass wir die Inhalte, die normalerweise nur gedruckt vorliegen oder eben geschrieben vorliegen oder eben als irgendwo herumgeistert, zusammenfassen, ja, und dann eben in einer Sendeform rüberbringen, die eben Podcast genannt wird. Die kann man sich unterwegs anhören, die kann man sich auch einfach so anhören, weil es eben nur Audio ist, ja. Gibt ja auch Videopodcasts. Klar ist es natürlich auch die Zusammenfassung, aber halt eben auch mit Videoformen und so. Das alles hat seine Berechtigung. Aber ist das jetzt wirklich so dramatisch, wenn etwas zusammengefasst wird mit einer AI? Schließlich ist es ja auch so, dass erstmal die Hörer ja das entscheiden, ja, wie hört sich das an, ist die Zusammenfassung gut gemacht und so weiter und so weiter. Leider werden wahrscheinlich auch viele hingehen und dann sagen, nö, AI lehne ich grundsätzlich ab, ich lese das immer wieder im Internet, dass jemand, nur weil es von einer AI gemacht wird, es ablehnt, obwohl ja etwas, was dann eben vielleicht als Alternative ist, deutlich schlechter ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Auch hier gilt bei mir die Leistung, der Beste gewinnt. Ja. Ganz klar. Aber ich denke, dass es auch eben sehr gut eine Ergänzung sein kann. Ja, Ergänzung zum Smartphone auf jeden Fall. Die Assistants werden immer beliebter bei den Smartphones. Man kann mehr machen. Erstmal hat Gemini übrigens bei den Smartphones den Assistant jetzt so richtig tot geprügelt, ja, aber man darf hoffen, dass es jetzt in Zukunft wieder etwas bergauf geht im Android-Bereich. Und das würde da, naja, gut passen zu der Meldung, die ich hier bei Heise gefunden habe, als ob da schon irgendwie ein Zweifel daran bestanden hat. Das Smartphone wird immer weniger zum Telefonieren genutzt. Ja, genau, weil es ist ein Smartphone. Also bei mir ist der Unterschied vielleicht ziemlich krass gegenüber zu dem alten Verhalten, weil ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr telefoniere. Also auch die so Signal Line Videochats oder Audiochats sind auf ein Minimum reduziert. Auf ein Minimum. Also über normale Line, aber normale, nicht über die normale Line, sondern über normale Telefonanschluss, also quasi Telefonnummer im Handy, ja, kommt eigentlich gar nichts mehr rein. Das ist auch, habe ich auch so auch schon eingestellt, dass nur noch bekannte Nummern überhaupt durchkommen bei mir. Alle anderen gehen in den Spam, weil da habe ich keine Lust dazu, unterwegs irgendwie so genervt zu werden, da von irgendwelchen Spam-Anrufen oder sonst irgendwas. So, und das, aber selbst das passiert extrem selten. Wenn jemand was von mir will, chattet der mich an über Line. Ende. Ja. Und dort ist es dann auch am besten, weil dann kann ich es dann abarbeiten, wenn ich tatsächlich Zeit habe. Und ich gucke auch Nachrichten durch. Für mich sind die Line-Nachrichten wichtiger als ein Telefonanruf. Das heißt, eine Line-Nachricht lese ich eher, als dass ich ans Telefon gehe. So viel steht fest. Also bei mir ist es ein bisschen arg krass. Deswegen, ich hatte auch mal fast 2 Jahre lang eine Daten-Only-Karte im Smartphone. Ja, also überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal eine Telefonnummer gehabt. Ja. Und so krass war das dann quasi, der Unterschied hier bei mir. Aber auch die normalen Leute telefonieren immer weniger mit dem Smartphone, machen viele andere Sachen damit, ist ja auch klar. Telefonieren mit dem Smartphone ist nur eine Anwendung. Ja. Und ich denke, irgendwann könnte man das vielleicht auch mal umbenennen. Smartphone vielleicht auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, Pocket Computer gab es schon mal, das kann man nicht mehr machen. Ne? Smart Display oder Smart Device, aber Smartphone, Phone, ehrlich, nee. Ne? Und von daher, ja, kann ich diese Meldung eben verstehen, dass es 2024 auch diese Gesprächsminuten richtig weit nach unten gegangen ist, also im Vergleich dazu, ja. Zum Beispiel waren es 2020 104 Milliarden Gesprächsminuten, also für alle zusammen, ja, hier. 2024 war es dann nur noch 57 Milliarden, ja, also fast die Hälfte weniger, ja. Das ist schon ziemlich aussagekräftig. Ja. Also im Festnetzbereich hätte ich vielleicht vorher dazu sagen. Im Mobilfunkbereich war es aber ähnlich, zwar nicht ganz so dramatisch, aber auch hier gab es ein deutlicher Niedergang. Also das heißt, es ist nicht so, dass die Leute alle nur vom Festnetz zum Smartphone gegangen sind oder zum Handy gegangen sind, sondern tatsächlich auch im Mobilfunkbereich wurde das weniger. Statt 163 Milliarden, dann nur noch 145 Milliarden Gesprächsminute in den Mobilfunknetzen. Das bedeutet, die Mobilfunknetze haben weniger Gesprächsminuten und auch die Festnetze haben weniger Gesprächsminuten. Das heißt, Telefonieren allgemein ist ein Trend, der nach unten geht. Und zwar richtig stark. Klar, einige nutzen auch Signal und so weiter für eben Anrufe zu machen mittlerweile. Aber auch hier waren es oder ist der Trend eigentlich insgesamt gesehen nach unten, wenn man das also verrechnet dann. Allerdings steigen hier gerade die bei Video Gesprächen steigen die Zahlen etwas im Jahr 2024. Also hier ist auch was. Ja, klar, man kann dann sagen, okay, dann ist es einfach nur ausgelagert worden. Ich denke aber, so einfach ist es nicht, weil da zählen zum Beispiel auch Audioschnipsel und Ähnliches dazu. Das ist was ganz anderes, meiner Meinung nach. Und deswegen wird auch festgestellt, dass es eben nicht mehr um Gespräche geht im Alltag, sondern um Chatnachrichten mit Texten, Fotos und so weiter, auch Sprachnachrichten, Videos, ja, und vor allem natürlich auch Emojis. Zum Vergleich dazu sollen hier 902 Milliarden solcher Nachrichten eben verschickt worden sein. Ja, und dann, die sind ja noch nicht mal alle in der Statistik drin, das sind nur die wichtigsten Dienste, die hier geführt sind, also zum Beispiel so Line-Messages oder Ähnliches, das wird hier gar nicht in dieser Statistik mit berechnet, ja, vielleicht WhatsApp noch, aber das war's dann, aber hier 902 Milliarden gezählter Sprachnachrichten, ja, Entschuldigung, Sofortnachrichten oder eben Textnachrichten mit Emojis und so weiter, als zusammen wurden verschickt und damit eben auch 11 Milliarden mehr als ein Jahr zuvor. Also das steigt und das Telefonieren wird weniger. Finde ich eigentlich auch logisch. Wie gesagt, ich mag zwar ein extremes Beispiel sein, weil bei mir das schon seit 10 Jahren und mehr als 10 Jahren einfach den Trend total nach unten geht, ja, und ich das einfach nicht mehr mache. Ja. Telefonieren ist absurd, finde ich das. Absurd. So, Neues gibt's auch von YouTube Premium. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Mal gespannt, ob das auch bald zu uns kommt. In Frankreich, Taiwan und Hongkong sowie in Indien, da gibt es schon Leute, die dieses spezielles Abo hier schon abschließen können. Bei uns ist es jetzt noch nicht der Fall. Was ist das? Es soll jetzt ein sogenanntes Duo-Paket kommen. Das heißt, ähnlich wie bei Spotify gibt es ja jetzt die einzelnen, also die Einzelanschlüsse, wo nur eine Person eben sowas hat. So ein Zugang, ja, YouTube Music beispielsweise oder YouTube Premium. Dann gibt es Familien und Studenten. Ja, okay. Und jetzt gibt es zusätzlich noch ein Duo. Das heißt, das ist zwischen Einzel- und Family-Abo. Ja, wo zwei Personen maximal eben dann das nutzen können und das aber für ein vergünstigter Preis. Wie gesagt, bei uns ist das noch nicht verfügbar. Ich schätze mal, dass das dann so, ja, um den ich schätze mal um 16,99 rum irgendwo liegt, ja, aber wie gesagt, da ist noch nichts klar, wie das jetzt bei uns dann sein wird. Jedenfalls finde ich das gar nicht so schlecht, dass es jetzt so ein Dual-Abo gibt, so ein Duo-Abo, ja, für YouTube Premium. Denn oftmals ist es halt so, ein Familienabo ist braucht man bisher, auch wenn es nur zwei Personen sind, kostet aber eben viel, weil es eben für 5 bzw. 6 Personen sind. Und deswegen ist es dann schon gut, wenn es zusätzlich eben jetzt auch ein Abo gibt für 2 Personen. Ich habe gerade noch mal im Hintergrund geguckt, ob ich da noch genauere Preise finde. Okay, also in Frankreich kostet es, wäre zu schön gewesen, 16,99, ne? Also in Frankreich kostet es 19,99 das Abo, das Duo-Abo, jetzt in der Pilotphase eben. Und zum Vergleich in der Singletarif 12,99 €. Das Familienabo wird mit 23,99 € kosten. Und das heißt also 4 € kann man quasi sparen. Das ist doch was, oder? Also ich finde, das ist okay, das ist fair. Und ich hoffe, dass das dann eben auch in die anderen europäischen Länder kommt. So, jetzt haben wir noch was zu besprechen mit dem Sony Xperia 1 Mark 7. Das wird jetzt kommen und zwar, glaube ich, war das, Moment mal, morgen? Ich glaube morgen, ja genau, richtig. Am 13. Mai wird das kommen. Irgendwo hat das mal gestanden, 15. Mai? Irgendwie war das wohl falsch. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt jedenfalls hier noch Moment mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Screenshot da tatsächlich, was der da auch sagt. Naja, habe ich nicht. Okay, gut. Also 13. Mai soll es jedenfalls sein. Das hat Sony jetzt angekündigt. Ja. Und zwar eben 13. Mai am 4 Uhr morgens, also tatsächlich, ne, also ganz früh morgens um 4 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, mitteleuropäischer Schwachsinnszeit, CEST, ne, Central European Shit Time, okay, und das ist halt 11 Uhr mittags in Japan. Deswegen auch die komische Zeit bei uns. Ja, und darüber müssen wir sprechen, Leute. Und zwar leider nicht sehr positiv. Nach allem, was bisher bekannt ist, wird der einzige große Unterschied sein, dass der Snapdragon 8 Elite Chipsatz benutzt wird. Es soll nach wie vor in der normalen Version 12 GB RAM haben, was ich absolut schlimm finde für 2025, für so ein Gerät, das erwartungsgemäß jetzt wahrscheinlich um die 1.400 € kosten wird. Ja. Sei denn, es gibt wieder eine Überraschung, mal sehen. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Eigentlich wäre an der Stelle schon vorbei, aber immerhin, es gibt noch eine Änderung in der Kamera. Und wenn ihr jetzt schon jubelt, oh Wahnsinn, cool, irre, neue Kamera, das ist jetzt bestimmt die 1-Zoll, der 1-Zoll-Sensor. Was da jetzt passiert ist, dass die Ultraweitwinkelkamera jetzt eine Verbesserung erfährt und die anderen bleiben offenbar gleich. Ja, die Ultraweitwinkelkamera hat jetzt ein 2,1-fach größerer Sensor als im Xperia 1 Mark 6. Die anderen scheinen unverändert zu sein. Und das wäre natürlich sehr, sehr schlimm. Ich hoffe, dass die Gerüchte hier sich irren und dass wenigstens die Kameras geupdatet wurden. Das ist wirklich notwendig. Man kann so nicht bestehen. Die Kameras sind sehr gut, aber da muss schon was passieren. Die Modelle, die jetzt rauskommen, sind schon wieder besser, ja, von anderen Marken. 5000 mAh Akku soll ebenfalls gleich bleiben. Da bräuchte man auch nichts zu ändern, meiner Meinung nach. Das sind 2 Tage und das stimmt auch. Da bin ich absolut zufrieden damit. 3,5 mm Klinkensteckeranschluss bleiben ebenfalls, genauso wie die Stereo-Lautsprecher. Das Display ist weiterhin Bravia gebrandet. Und ja, das hört sich alles gut an, zeigt aber auch eins, das wird quasi dasselbe sein, mit einem schnelleren Prozessor und einer eventuell verbesserten Ultraweitwinkelkamera. Noch nicht mal der Speicher wurde vergrößert. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es ist mal wieder typisch Sony. Letztes Jahr hatten sie sich ein bisschen zusammengerissen, ja. Und ja, gut, dann habe ich halt mich dazu durchgerungen. Aber eins steht fest, wenn mit solchen marginalen Änderungen wird es kein neues Sony bei mir geben als nächstes Smartphone. Wobei das hier, das werde ich noch runternudeln, bis es nicht mehr geht. Ja, bis es keine Updates mehr gibt wahrscheinlich. Und dann werde ich sowieso einen Rundumschlag machen und werde mir dann die entsprechenden Geräte, die es dann aktuell gibt, wenn es auch wirklich interessant wird, angucken und dann entscheiden. Ich werde also jetzt nicht entscheiden, wenn ein schönes Handy rauskommt, das kaufe ich mir dann, sondern weil eben auch das Sony One Xperia Mark 6 so unverschämt teuer war. Ja, also das war das teuerste Gerät, das ich jemals gekauft habe, teuerste Smartphone. Und deswegen werde ich das auch nutzen, bis es auseinanderfällt oder bis eben keine Updates mehr kommen. Ja, so einfach sieht das aus. Gut, dann noch eine Geschichte, was ebenfalls interessant ist. Bei der Rios Wochensicht sage ich ja schon seit Wochen immer wieder schlimme Sachen, weil ich maßlos enttäuscht bin von Nintendo. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal, die Nintendo Switch ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was ich eigentlich hatte. Der Preis ist viel zu hoch. Das Gebaren von Nintendo wird immer schlimmer. Verklagen nicht nur Fans, sondern jetzt auch noch Drittanbieter von Zubehör. Das ist alles einfach eine absolute Katastrophe und es führt mich einfach dazu zu sagen, nee, eigentlich, ich wollte mir ja eine Switch 2 holen, wegen den ganzen Pokémon-Games, aber ehrlich gesagt, da muss ich wohl wieder drauf verzichten und hole mir stattdessen vielleicht einfach nur eine Erweiterung für mein Smartphone, denn das sieht man auch in diesem Artikel. Android Central hat einen sehr mutigen Artikel hier auch veröffentlicht für aus seinem Handy quasi ein ultimativer Gaming-Handheld zu machen. Ja, und genau das ist auch wirklich durchaus so zu sagen. Denn die Leistung von einem momentan aktuellen Smartphone, ich sag mal von letztem Jahr aktuellen Smartphone, ist so viel höher als das, was euch momentan irgendein anderer Handheld bieten kann. Und das sieht man daran zum Beispiel, das fand ich, wie gesagt, sehr schön von Android Central, dass sie sich das getraut haben, dass sie auch mal eine Liste von Emulatoren veröffentlicht haben. Und da sieht man, dass es noch viele Emulatoren für die Nintendo Switch gibt. Ja. Und das heißt im Umkehrschluss, dass natürlich die Leistungsfähigkeit eines solchen Smartphones, wo ein Emulator drauf läuft, das sind, also da braucht man kein aktuelles Smartphone dafür, und Vielfaches höher sein muss, als die Nintendo Switch 1 überhaupt an Power bringen kann. Ne? Es gibt jetzt Citroen, Eden, der wird bald erscheinen, und Sudachi, das sind jetzt Nintendo Switch Emulatoren, ja. Gut, weg mal von Emulatoren, weil diese Diskussion, die gibt es schon, seit es Emulatoren gibt, ja, und das möchte ich auch gar nicht groß bewerten, nur so viel, Emulatoren sind grundsätzlich nicht illegal, ja, wer was anderes behauptet, hat null Ahnung, sorry, da sind sich eigentlich alle Experten einig, auch bei diesen Vorgängen, die es da gab von Nintendo, an andere. Erstmal gibt es dazu kein Gerichtsurteil, denn die haben alle vorher sind alle vorher eingeknickt und haben sich eben so geeinigt. Zweitens, da sind sich die Experten einig eigentlich, dass Emulatoren keine illegale Software ist, weil die nämlich gar keine Spiele beinhalten. was Nintendo damals bei diesem speziellen Fall, wie hieß der nochmal, dieser Emulator, keine Ahnung, egal, der durch die Presse ging hier, ne? Das war so, dass da Nintendo gesagt hat, die haben Code gestohlen von ihren Produkten, damit der Emulator läuft, ja, so. Und ja, vielleicht war das auch der Fall und das ist natürlich nicht okay. Aber generell, Emulatoren sind da absolut unproblematisch. So, das zeigt auch, dass es die Emulatoren schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, und da braucht man gar nicht drüber zu reden. Das ist nichts Illegales und fertig. Mit den ROMs ist wieder eine ganz andere Geschichte und da klinke ich mich dann auch aus der Diskussion, denn da gibt es ungefähr so viele verschiedene, sagen wir mal, Bewertungen, wie es eben Jurisdiktionen gibt auf der Erde. Ja, in dem einen Land ist es mega illegal, auch in dem anderen überhaupt nicht. Und von daher kann man das überhaupt gar nicht richtig bewerten. Und ehrlich gesagt, habe ich auch keine Ahnung. Natürlich, eins dürfte klar sein, wer Spiele nicht hat und ein ROM irgendwo runterlädt und das dann benutzt, dass das nicht legal sein kann, das dürfte ja gesunder Menschenverstand sein, ne? Anders sieht es natürlich bei Spielen aus, bei dem es die Konsole so in der Form gar nicht mehr gibt. Ja, dann wird die Bewertung wieder anders gemacht. Auch da ist es nicht ganz eindeutig natürlich, ganz klar. Moralisch ist man dann allerdings auf der sicheren Seite, denn moralisch geht es meiner Meinung nach vollkommen okay, wenn das Spiel nicht verkauft wird, die Konsole nicht verkauft wird, ist es absolut okay. So einfach sehe ich es moralisch. Rechtlich auch wieder, ne? So, ja, kann man in verschiedenen Ländern verschieden verorten. Ja, wie gesagt, die ROMs ist eine andere Geschichte. So, aber jetzt mal weg von den Emulationen. Vergessen wir mal, dass es die Emulationen überhaupt gibt. Ich wollte es eigentlich nur als Beweis anführen, wie viel leistungsfähiger ein Smartphone heutzutage ist gegenüber zum Beispiel einer Nintendo Switch. Und die aktuellen Smartphones werden auch wesentlich leistungsfähiger gegenüber einer Nintendo Switch 2 sein. Das ist einfach, ja. Ist okay, ich habe es in der Rios Wochensicht heute auch schon gesagt, ja, 8-Nanometer-Technologie verbaut, GPUs von 2020, damit ist das Thema gegessen. So, und dann gibt es aber auch Spiele für Android, für die Smartphones nativ, ja, die dann eben alles Mögliche rauskitzeln aus der Hardware. Immer ein bekanntes Beispiel war immer Genshin Impact. Ja, da sieht man, welch phänomenale Grafik ein Spiel auf dem Smartphone erreichen kann. Und die letzten Zweifler waren dann wahrscheinlich beruhigt bei Infinity Nikki, was ich ja auch schon sehr begeistert bin drüber. Bei dem kann man nämlich zum Beispiel auf der PS5 spielen, zack, zack, ja, und dann loggt man sich mit dem Account ein auf Android und kann dort weiterspielen, auf dem Android-Smartphone, dort, wo man aufgehört hat mit der PS5, ja, und zwar ebenfalls in einer exzellenten Qualität, exzellent. Da sieht man mal, was eben technisch schon möglich ist, ja. Und so viele andere Games gibt's da, ja, Shooter auch, ja, Call of Duty Mobile beispielsweise, das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, richtig gut, das macht richtig Laune. Das Problem ist beim Smartphone halt immer eines, kein Controller, das nervt schon sehr und deswegen gibt's eben jetzt verschiedene Lösungen, um das zu ändern. Und das ist auch eben auch der Inhalt von diesem Artikel auf androidcentral.com, mal so ein bisschen die verschiedenen Gaming-Controller für Smartphones so ein bisschen zu beleuchten. Die fangen schon recht günstig an, 60€, und da kann man auch schon sein Handy reinstecken, ja, das GameSir G8 Plus beispielsweise, ja. Dann geht's weiter über das Asus ROG Und Backbone One, das ist so ein Luxusteil, ja, kostet dann entsprechend auch 120 Euro, ne? Aber da ist dann halt eben, sind da eben alle möglichen Features vorhanden, um eben zum Beispiel auch die Controller-Steuerung auf dem Smartphone zu ermöglichen. Übrigens, wer jetzt sagt, naja gut, dann muss ich mir das auch noch holen, einen Controller. Ja, genau, zumindest wenn ihr vernünftig spielen wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch im Smartphone-Display spielen, genau. Ähnlich wie bei Nintendo Switch. Entweder nimmt man diesen Popel-Controller oder man nimmt einen echten Controller, dann kostet auch wieder Geld, ja, und zwar gar nicht so wenig. Ich glaube auch 90 Euro für die Switch 2. Ja. Und von daher kann man sich ja da entscheiden, ja. Übrigens, wenn nur ein Controller will für daheim, der kann auch zum Beispiel seinen PS5-Controller einfach nehmen und verbinden mit dem Android-Smartphone, ist kein Problem. Und damit kann man eben mit diesem Controller zocken, geht auch, glaube ich, mit PS4-Controller, bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Doch, ich meine, das geht, ja. Und damit kann man dann natürlich auch zocken. Nur es ist eben schon was anderes, wenn ihr das in so einen Controller einbetten könnt, einfügen könnt, ja, und dann habt ihr eben so das Smartphone zusammen mit den Controller-Sticks in den Händen und das ist natürlich schon sehr, sehr schön. Es gibt einige, die arbeiten über Bluetooth, andere, die werden direkt über den USB-C-Port angeschlossen, was natürlich dann auch heißt, dass das eventuell, direkter kann man es nicht unbedingt sagen, aber auf jeden Fall, dass es dann eben etwas besser ist von der Konnektivität. Ihr kriegt keine Aussetzer, egal wo ihr seid. Und von daher ist das dann auch ganz okay, schätze ich mal, ne? Und je nach Ausführung kostet es eben anders. Und auch was ihr dann eben für Geräte einsetzen könnt, das hängt auch davon ab natürlich. Die meisten haben natürlich hier eine Begrenzung, klar, auf normale Smartphones. So 6,8, 6,9 Zoll ist da eigentlich kein Problem. Manche gehen auch mit größeren, so kleinen Tablets schon fast, ja. Okay, ich weiß nicht, wiefern das dann interessant ist. Ich habe es schon mal gesagt, ne, so ein riesen Tablet, naja, okay. Aber auf jeden Fall gibt es da jede Menge Sachen, die ihr hier nutzen könnt. Guckt euch mal zum Beispiel auf Amazon oder anderen Geschäften an, was es so gibt an Gaming-Controller für Android-Phones. Da werdet ihr gleich eine Menge von diesen Sachen finden. Wer sich dafür genauer interessiert, kann sich mal den Android Central-Artikel angucken. Ja, da heißt Everything you need to turn your phone into the ultimate gaming handheld. Was ein Titel, ja. Und ist jetzt vor 2 Tagen erschienen bei androidcentral.com. So, der Xiaomi 16 Launch im September, der hat schon für Wellen gesorgt jetzt bei der Veröffentlichung auf Gizmo China, denn da wird einiges erwartet davon. Natürlich soll das Teil wieder das ultimative Xiaomi sein, ganz klar. Und da lässt sich Xiaomi auch nicht lumpen. Es soll das erste Smartphone werden mit Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor, also der Nachfolger von dem momentanen Elite Prozessor. Das wird also auf jeden Fall ein extrem performantes Handy sein, das kann man auf jeden Fall sagen. Es wird erwartet, dass ein 6800 mAh Akku drin ist mit 100 Watt Charging-Technologie. Und es wird auch hier wieder verschiedene Größen geben. Vermutlich soll auch hier das Xiaomi 16 ein 6,3 Zoll Display haben. Die anderen Modelle dann, die es dann gibt, klar, Xiaomi 16 Ultra oder eventuell auch noch ein Xiaomi 16 Pro. Ja, das wird es dann auch noch geben. aber möglicherweise erst später. Das Ultra soll wahrscheinlich erst in der ersten Hälfte 2026 kommen. Schade, dass es so auseinandergezogen wird, weil das kleine Mini-Handy da mit 6,3 Zoll, das ist natürlich kein ernsthaftes Gerät, das für mich in Frage kommen würde. Ja. Aber von daher muss ich dann warten, bis es eine Version gibt mit einem größeren Display. Aber dennoch, ja, wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr interessantes Gerät werden für viele, bei denen das eben nichts ausmacht, mit der Screengröße. Denn das wird wohl dann, wenn es herauskommt, mitunter eins der schnellsten sein. Mal sehen, was MediaTek bis dorthin zu bieten hat. Ob der 9500 dann sogar schneller ist als das Snapdragon 8 Elite 2, das wird sich dann noch zeigen. OnePlus Pad 2 Pro. Da ist jetzt ein Geekbench-Listing aufgetaucht mit einem Snapdragon 8 Elite-Prozessor und 12 GB RAM. Also für ein Tablet ziemlich gut. Und entsprechend gut sind auch die Testergebnisse. 3067 Single-Core-Score, Wahnsinn, und 8897 Multicore-Score. Das heißt, das Gerät, das Tablet wird wohl auch für Gaming gut zu nutzen sein, falls es nicht herunterdrosselt, ja, schnell. Das kann man dann wahrscheinlich so jetzt noch nicht sagen. Ne? Aber die Adreno 830 GPU zusammen mit diesem Prozessor ist eben absolut für Games geeignet. Aber ich habe es eben schon angedeutet, wirklich Gaming auf dem Tablet, ja, okay, da lohnt es dann auch einen PlayStation-Controller zum Beispiel zu koppeln damit. Das in so eine Game-Controller-Halterung reinzubringen, ist ja absurd. Ja, selbst wenn es so eine gäbe. Weil das Tablet hat ein 13,2 Zoll Display. Aber so dann für daheim, ja, also mit Controller spielen, ja, klar, warum nicht? Ist fast schon so wie ein Computermonitor, ne? Und dann kann es ja rund gehen. Infinity Nikki und ja, das Ganze, was es eben an Super Games momentan gibt, ist schon ziemlich fantastisch, finde ich. Und wie gesagt, der Akku 12.140 mAh, 67 Watt Wire Charging, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Anschluss, und 675 Gramm Gewicht bei nur knapp 6 mm Dicke. Gibt es in schwarz-grau und weiß und silber. Wow, sind das aufregende Farben. Ne? So. Ja, aber alles drin, was man eben braucht für ein Tablet. Hinten die 13 Megapixel Kamera, vorne 8 Megapixel Kamera. Okay. Ist halt so beim Tablet, dass da die Kameras nicht ganz so gut sind. Die braucht man eigentlich hauptsächlich zum Abscannen von Dokumenten. Das war's dann eben. Ja, ist sehr interessant. Die Preise sind noch unklar. Ich schätze aber mal, dass es nicht ganz so billig sein wird. Vor allem auch LPDDR5X RAM. UFS 4.0 Storage, also alles Feinste vom Feinen. Und daher, das wird sicherlich auch was kosten, das OnePlus Pad 2 Pro. Abwarten erstmal, ja, und dann werden wir das sehen, ob sich das irgendwie rentiert, preis-leistungsmäßig. Dann gab es noch ein Gamerphone, beziehungsweise eine Studie zu einem Gamerphone, das schon als Konzept-Device tatsächlich gebaut wurde von Infinix, das Infinix GT Dynavue. Ja. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären. Am besten ist das, wenn ihr euch das Video anguckt auf YouTube von dem Infinix GT Dynavue, also DYNAVUE. Da wird es so richtig deutlich. Also das Gerät, die Geräterückseite, ja, ist eigentlich dunkel. Bis dann ein fotochromatisches System aktiviert wird, je nachdem, was man mit dem Handy macht. Also wenn man zum Beispiel anfängt zu spielen oder so, ja, dann ändert sich die Rückseite des Smartphones. Und zwar komplett. Es ist nicht nur so ein paar Leuchtdioden, RGB-Leuchtdioden oder so, sondern das ist eine photochromatische Schicht, elektrochromatische Schicht, sorry, die dann eben sich komplett verändert. Und dann eben das freigibt, was unten drunter sozusagen ist. Ja? Man sieht es zum Beispiel auch bei diesen modernen Autos beispielsweise, die so ein Panoramadach haben und da ist keine Blende mehr vorhanden. Stattdessen kann man es dann elektronisch dunkler oder heller machen. Das Dach, das ist gar nicht schlecht. Und so läuft es ungefähr auch hier ab. Und auch die Muster, die hinten dann gezeigt werden, entsprechend mit Leuchtdioden dann unter dieser photochromatischen Schicht, hängt dann eben davon ab, was eben gerade mit dem Smartphone gemacht wird. Aber das ist richtig cool. Also, ich weiß nicht, guckt euch einfach mal das Video an. Das hat mich doch sehr überrascht, dass es so eine Wandlung geben kann, einfach so fließend. In Echtzeit soll das gehen. Dass man dann eben quasi durch diese photochromatische Schicht durchgucken kann und dann unten drunter die entsprechenden Leuchtdioden und so weiter sehen kann und ansonsten das dann quasi wieder schwarz wird und das aussieht wie ein ganz normales, langweiliges Handy. Ganz, ganz cool. So, vielleicht noch kurz zur Erwähnung, denn Android kann es auch betreffen bei den vielen chinesischen Smartphones und so weiter. Ja. Ihr habt ja schon die letzten Monate immer wieder erlebt, dass immer weniger Smartphones aus China rüberkommen. Das ist natürlich jetzt auch noch verschärft worden durch die großen Zölle, die die USA verhängt haben. Ja, warum das für Europa interessant ist, ich weiß es auch nicht. So sollte es nicht sein, aber da wurden halt wohl Fehler gemacht in der Vergangenheit. Entsprechend ist es halt trotzdem so. Wir haben ja auch, also die EU hat auch schon Zölle, Strafzölle gegen China verhängt. Und da muss man aufpassen, denn neueste Meldung, USA und China haben sich geeinigt und haben die Zölle drastisch reduziert. 30% statt 145% und umgekehrt auf US-Artikel nur 10% statt 125%. Das heißt, so schnell kann es gehen, Leute. Ja, ich hoffe, die EU hat auch einen schneller Reaktionsplan, dass wir auch schnell irgendwelche Strafzölle, die gegen China verhängt wurden, schnell abbauen. Sonst ist nämlich Europa extrem im Nachteil. Und vielleicht führt es ja auch dazu, wenn diese Zölle abgebaut werden, dass man bald auch hier wieder vernünftige, gute Smartphones zu einem guten Preis bekommen kann. Denn die besten Smartphones, die kommen schon seit langer Zeit aus China. So, jetzt guck ich mal, und wir sind am Ende, aber es kommt noch die App der Woche. Ja. Und diesmal habe ich kein Spiel, unglaublich, ja, sondern mal was ganz Interessantes, vor allem für die Leute, die outdoor-mäßig unterwegs sind. Ich weiß, es gibt ein paar Leute, die sehr aktiv sind und vielleicht finden die das sehr interessant, so eine App drauf zu machen. Mich als Geocacher interessiert es natürlich besonders, ja. Und zwar nennt sich das Peak-O-Rama. Die App gibt es bei F-Droid, aber gleich vorneweg, es gibt eine ähnliche App mit noch mehr Funktionen im Play Store. Und da heißt die vergleichbare App Peak Finder. Ja, die hat noch ein paar andere Funktionen eben drin, wie zum Beispiel AR-Funktion. Das hat die Version von F-Droid nicht, aber die nutzt natürlich den Kompass da drin, um das Telefon quasi so auszurichten, dass ihr quasi in die Richtung halten könnt, in dem der Berg ist, und dann kriegt ihr das dann angezeigt, zwar nicht eben mit AR ins Bild projiziert, ins Kamerabild projiziert, sondern ihr seht einfach hier dann eine Landschaft sozusagen und dort dann der entsprechende Berg, den ihr dann eben identifizieren könnt damit. Ist also sehr, sehr spannend, wenn ihr wissen wollt, welcher Berg ist das jetzt gerade, wo ihr seht. Ja, oftmals ist es eine schöne Sache, gerade wenn man irgendwo ist und hat eine schöne Panoramaaussicht, dann die App starten und dann, wow, sieht man alles endlich, was, wo ist, wo man ist, wo ist der Berg und so weiter und so weiter. Wie heißt der Berg? Wie hoch ist der Berg? Einfach faszinierend. Ich finde es immer cool. Das macht richtig Spaß und kann auch helfen dann entsprechend bei Fotos, ja, dass ihr da auch dann entsprechend Notizen machen könnt. Ja, das ist eben der und der Berg von dort und dort aus gesehen. Richtig gute Sache, finde ich. Das Teil funktioniert weltweit, was natürlich noch besser ist, der Wahnsinn. Der einzige Nachteil ist, ihr braucht dafür eine bestehende Internetverbindung. Das heißt, wenn ihr irgendwo leider seid, wo kein Internet vorhanden ist, also kein Datenstrom möglich ist, dann könnt ihr die App leider nicht nutzen. Ist schade, ganz klar, und wird auch manchmal eben Probleme geben, weil oftmals hat man eben im Entwicklungsland hier Deutschland kein Empfang, ja, wenn man irgendwo ist, ja, unglaublich. Und deswegen kann das da manchmal eben schwierig werden. Dennoch finde ich die App absolut okay. Wie gesagt, Picorama ist ziemlich speicherplatzsparend, aber auch halt sehr, sag mal, überschaubare Features, ja. Dennoch alles, was man braucht. Und eben wer jetzt mehr Platz auf seinem Smartphone hat und noch mehr Funktionen möchte, inklusive AR-Einblendung sozusagen, der kann Peakfinder nutzen oder aus dem Play Store. Das kostet allerdings 4,69 €. Dort steht übrigens nicht konkret wegen der Internetverbindung. Ich weiß es leider nicht, ob man da offline irgendwas abspeichern kann, aber ich gehe mal davon aus, dass es so nicht sein wird, weil irgendwie ist wohl die Internetverbindung da logischer. Okay, also Peakfinder im Play Store oder die kostenlose Version Peakorama im F-Droid Store, f-droid.org. Ja. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es waren ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr noch mastodon.africa/@thenetcast, #thenetcast bitte nicht vergessen, oder bei YouTube in den Kommentaren, vielleicht auch bei YouTube, ne? Subscribe und like, ihr kennt das schon, ne? Wäre ich super froh. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und die grünen Antennen und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!